Doch manchmal verlor Petrosino die Geduld mit seinen Landsleuten und hasste die Opfer der Black Hand noch mehr als die Verbrecher selbst. Er bezeichnete die Opfer als Schafe, schrieb der italienische Journalist und Autor Luigi Barzini und beschimpfte sie heftig. Petrosino war an einem Tiefpunkt angelangt und völlig verzweifelt. Warum wollten seine Leute sich gegen diese Barbaren nicht zusammentun? Und doch hatte auch die Stadt, die er so liebte und die durch die harte Arbeit der Italiener wuchs, ihre Pflicht versäumt. Sie setzte Mitglieder der Black Hand wieder auf freien Fuß, ließ sie ungestraft morden und Kinder entführen. Der ständige Frust darüber, schrieb Petacco, wie die Gerichte die Männer sofort laufen ließen, die er so mühsam eingefangen hatte, machte ihn hart und unbarmherzig. Angesichts der Gleichgültigkeit der Stadt sprach Petrosino eine Warnung aus. Der Bund, so sagte er Reportern, stehe gerade erst am Anfang. Wenn man ihn nicht aufhielte, würde er sich wie die Pest verbreiten. Im Augenblick, so sagte er, haben die Desperados der Black Hand es bloß auf ihre Landsleute abgesehen. Aber wenn man ihnen keinen Einhalt gebietet, werden sie frecher und fallen auch über Amerikaner her. Das war nicht nur Taktik. Petrosino war davon wirklich überzeugt und wiederholte es immer wieder. Der Detective sah eine düstere, katastrophale Zukunft für Italo-Amerikaner voraus. Der Glaube an sich selbst und an sein Land, der ihn an jenem Nachmittag vor vielen Jahren hatte seine Schuhputzkiste zerschlagen lassen, war beinahe verloren. Er fühlte sich verlassen, so Barzini, alleingelassen mit dem gewaltigen Kampf